wenn du mir nicht den Koffer lässt, so sollst du auf kein Hochzeitsfest auch nicht spazieren gehen. Ach ja, nur lasset mir den Koffer da. Da hab ich nun den kleinen Affen.